Meditation hat drei Grundvoraussetzungen, drei Grundlagen. Das eine ist eine geeignete körperliche Basis. Das zweite ist eine geeignete emotionale innere Basis. Und das dritte ist eine geeignete Ausrichtung, eine Richtung, in die wir gehen mit unserer Sammlung. Die geeignete körperliche Basis, das kam vorhin in dem Chant vor, Palang Kang Abhucitva, einen Thronsitz einnehmen. Thronsitz ist eine Bezeichnung für eine stabile, aber bequeme Sitzhaltung. Bequem soll sie sein, damit wir eine Dreiviertelstunde oder Stunde oder zwei, drei Stunden sitzen können, ohne nur Schmerzen zu kontemplieren. Und stabil soll sie sein, dass wir nicht in Ungewissheit geraten, wenn der Geist still wird und die groben Körperempfindungen langsam verschwinden und wir Angst haben, umzufallen. Das kann also verhindert werden, wenn wir eine stabile Position haben. Die vielleicht für viele bequemste Position ist der Schneidersitz, wo die Unterschenkel gekreuzt sind, die Knie so etwas in der Luft. Das ist aber keine besonders stabile Position. Also Leute, die nicht anders als so sitzen können, können sich Kissen unter die Knie tun, damit das etwas stabiler wird. Besser geeignet ist zum Beispiel die sogenannte burmesische Position, bei der die Unterschenkel parallel zueinander liegen. Dann der Viertellotus, bei dem ein Unterschenkel auf dem anderen liegt, der Fuß auf dem gegenüberliegenden Unterschenkel. Der halbe Lotus wäre dann noch ein bisschen höher, da sitzt dann der Fuß auf dem Oberschenkel der anderen Seite. Und die stabilste Position, aber für viele sicherlich nicht die bequemste, ist der volle Lotus, bei der so der linke Fuß auf dem rechten Oberschenkel und der rechte Fuß auf dem linken Oberschenkel ist. Das ist also mit Sicherheit die stabilste Position, aber das können nur sehr wenige längere Zeit aushalten ohne Schmerzen. Dann gibt es die Möglichkeit, auf einem Bänkchen zu sitzen, den Füßen so nach hinten. Das gleiche geht aber auch mit einem Kissen oder vielleicht zwei Kissen. Ja. Oder man kann auch auf dem Stuhl meditieren. Wichtig ist dabei, gut geerdet zu sein, also die Füße nicht irgendwie so ausgestreckt und nach vorne, sondern flach aufgelegt. Und das zweite, Ujjung Kayang Panidaya, den Körper gerade aufgerichtet halten. Das heißt, die Energien in der Wirbelsäule, in den Nadis, heißen die, glaube ich, sollen da frei fließen können. Also da den Rücken gerade, aber nicht verkrampft. Das heißt also jetzt nicht so wie so ein Stock verschluckt, sondern mehr wie ein Stapel Münzen, sagt man manchmal, die so locker aufeinander liegen, aber trotzdem eine gerade Reihe bilden, damit die nicht umfallen. Manchmal haben wir das Problem, dass wir Schmerzen im unteren Rückenbereich bekommen, weil die Muskulatur, die auf der Rückseite unserer Oberschenkel bis nach oben läuft, zu weit nach unten gezogen ist. Und da gibt es eine schöne Maßnahme, um hier etwas Platz zu schaffen. Das ist, wir machen den Rücken krumm nach vorne, beugen uns nach vorne, bis das Gesäß vom Kissen oder Bänkchen abhebt. Und sobald also hier freies Spiel ist, gehen wir ins Hohlkreuz und setzen uns wieder hin. Also durch den Buckel ziehen wir sozusagen die Muskulatur und die Sehne nach oben und dann machen wir ein Hohlkreuz und setzen uns wieder hin. Dann stellen wir fest, dass hier plötzlich mehr Platz ist. Hier hinten ist alles lockerer. Leute, die schon viel Praxis haben, die sitzen immer mit lockerem Rücken, aber für Menschen, die das noch nicht so gewohnt sind, ist das eine ganz gute Maßnahme. Also das mache ich eigentlich immer, also jetzt nicht so ausgeprägt, sondern einfach nur kurz noch vorne beugen, hinten das hochziehen und wieder hinsetzen. Die Hände können auf den Knien liegen oder so rumliegen oder zusammengelegt. Oder ich mache meistens, bei mir sind sie meistens so irgendwie. Die thailändischen Waldmeister, die geben ganz genaue Anweisungen, wie es sein muss. Und es ist tatsächlich eine gute Idee, eine bestimmte Position für sich selbst zu finden und die dann einzuhalten, weil wir damit unseren Geist konditionieren. Aha, jetzt ist es Zeit zu meditieren. Jetzt nehme ich diese bestimmte Haltung ein, die ich immer einnehme beim Meditieren. Und dadurch geben wir unserem Geist, unserem Herzen das Signal, jetzt ist es Zeit, alles andere mal beiseite zu lassen und uns der Meditation zu widmen. In der Waldtradition sagen die, der rechte Fuß muss auf dem linken Bein sein und die rechte Hand muss auf der linken Hand sein. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Aber ich bin jetzt der Heretiker und sage genau umgekehrt. Wenn der rechte Fuß auf dem linken Bein ist, muss die linke Hand auf der rechten Hand sein. Warum? Können wir mal ausprobieren. Also da ist so eine Kipptendenz drin. Also ich finde, dass, wenn das sich überkreuzt, finde ich das irgendwie ausgeglichener. Oder umgekehrt, wenn das der linke Fuß auf dem rechten Bein ist, dann ist die rechte Hand auf der linken Hand. Aber das ist eben selbst überlassen, wie ihr sitzen wollt. Nur es ist eine gute Idee, wenn ihr die für euch gute Position gefunden habt oder die guten zwei oder drei, weil man kann ja auch mal wechseln, das dann auch zur Gewohnheit zu machen. Das ist also die körperliche Grundlage. Meditation dreht sich um den Geist, nicht um den Körper. Es ist also keine Yoga-Asanas, aber selbst im Yoga ist auch Körper und Geist miteinander verbunden. Das heißt, die körperliche Stellung hat schon eine Auswirkung auf unsere Meditation dann auch. Die Augen sind in unserer Tradition normalerweise geschlossen, aber nicht zusammengekniffen, sondern ganz locker. Und die Art und Weise, wie wir die Augen schließen, führt mich schon zum nächsten Punkt, nämlich für uns ist die Meditation eine schwierige, aber eine angenehme Übung. Wir kneifen die Augen nicht zusammen, um jetzt verbissen uns der Meditation zu widmen, sondern wir schließen sie sanft, um endlich mal den Alltag ruhen zu lassen und uns der inneren Welt zuzuwenden, der wir normalerweise nicht so viel Beachtung schenken, und die emotionale, die Herzensbasis für die Meditation ist eine heitere, eine helle, eine freudige Einstellung. Es ist keine Plackerei, die wir jetzt anfangen, sondern es ist eine schwierige, aber eine Übung, die uns weiterbringt. Wenn wir mit der Einstellung an die Meditation herangehen, dass wir jetzt eine Pflichtübung verbissen absolvieren müssen, werden wir nicht sehr weit kommen. Der Buddha sagt, das freudige Herz gewinnt Sammlung. Und wenn wir Schwierigkeiten haben, eine solche freudige Einstellung zu erzeugen, dann können wir darüber kurz kontemplieren, in was für einer glücklichen Lage wir eigentlich sind. Mit Freunden, mit Gleichgesinnten, an einem wunderbar geeigneten stillen Ort uns jetzt der Meditation widmen zu dürfen, dass wir die materielle Freiheit haben, dass wir uns diese Auszeit nehmen können, dass wir genügend Verstand und Weisheit besitzen, von so einer Lehre, von so einem Training angezogen zu sein, dass wir die Freiheit, die äußere Freiheit haben, dies tun zu dürfen, dass wir ausreichend gesund sind, unsere Sinne beisammen haben, um uns dieser Praxis widmen zu können, dass wir das unglaubliche Glück haben, einer Lehre begegnet zu sein, die uns nicht weiter versklavt, indem wir Glück und Wohlergehen in äußeren Dingen suchen, immer mehr ansammeln, immer mehr bekommen, sondern im Gegenteil immer unabhängiger werden. Gedanken dieser oder ähnlicher Art können wir verwenden, um diese helle, freudige Einstellung, diese friedvolle Einstellung vorzubringen. Und dann geben wir unserem Herzen einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Sammlung bedeutet, wir bringen all die zerstreuten Teile unseres Herzens an einen Punkt. Konzentration bedeutet, wir gehen in die Mitte. Die Mitte bedeutet, wir gehen in eine Richtung vom Groben zum Feinen, vom Großen zum Kleinen, vom Oberflächlichen zum Tiefen, vom Schwachen zum Intensiven erleben. Eins der wichtigsten Meditationsobjekte, das ich vorhin schon angesprochen habe, Anapanasati, die Achtsamkeit auf das Ein- und Ausatmen, wird vom Buddha in vielerlei Hinsicht gepriesen. Das ist ein Meditationsobjekt, das wir immer dabei haben, was die Brücke zwischen den bewussten und den tieferen Schichten unseres Herzens bildet. Ein Objekt, etwas, was uns am Leben hält, mit Energie versorgt und was auch uns anzeigt, wie weit wir in der Sammlung schon fortgeschritten sind. Ein Objekt, was immer feiner wird. Aber um vom Groben zum Feinen zu gehen, ist es vielleicht sinnvoll, erst einmal mit gröberen Körperempfindungen anzufangen, zum Beispiel den ganzen Körper zu spüren, wie er da sitzt, im Hier und Jetzt. Parimukhang Satim Upattapetva, Achtsamkeit zum Wichtigsten machen, im Hier und Jetzt ankommen. Einstellen, ganz da zu sein, Zukunft und Vergangenheit loszulassen. Achtsamkeit ist wie das Scharfeinstellen einer Kameralinse. Sammlung ist dann das Teleobjektiv, der Zoom, der dann kleinere Dinge vergrößern kann. Wir fangen erstmal mit dem großen Bild an, entweder den ganzen Körper, wie er da sitzt, oder eine besonders deutliche Empfindung wie die Berührung des Gesäßes auf dem Kissen oder Bänkchen oder Stuhl, oder auch eine deutliche Empfindung wie die Berührung der Hände auf den Knien oder aneinandergelegt. Wir versuchen nicht nur Gedanken an die Vergangenheit und Zukunft loszulassen, sondern auch Bewertungen der Gegenwart. Denn die Dinge, die wir in der Meditation betrachten, sind Dinge, die in unserem geschäftigen Alltag meist keine Rolle spielen, die uns unwichtig erscheinen. Fühlt sich das an, einfach da zu sitzen, den Körper zu spüren, hier im Raum, auf diesem Boden, kann eine neugierige, nachforschende Einstellung kultivieren. Stellen fest, es sind ganz viele unterschiedliche Empfindungen da, unterschiedliche Intensität. Festigkeit, Härte, Wärme, Bewegung, Pulsieren, Vibrieren. Wir nehmen einfach zur Kenntnis, was gerade da ist. Angenehme Empfindungen da sind, dann können wir durchaus mal den Mut aufbringen, da genau hinzuschauen. Vielleicht sind sie gar nicht so unangenehm, sondern unsere Angst, unsere Besorgnis im Umgang damit macht einen großen Teil aus. Feststellen, dass wir von dem Körper erforschen, abschweifen in Gedanken über das Erforschen oder ganz andere Dinge, Planungen, Erinnerungen. In dem Moment, wo wir das feststellen, ist die Achtsamkeit wieder da und wir kehren zu unserem Objekt zurück, dem Körper, wie er da sitzt. Bilder, Worte, Vorstellungen angesegelt kommen, dann behandeln wir die mit Wohlwollen. Das ist ein Teil unserer inneren Vorgänge, die wir akzeptieren, aber wir lassen sie einfach weiterziehen wie Wolken, die sich auflösen. Wir müssen sie nicht unterdrücken oder wegwünschen, sondern nehmen sie zur Kenntnis und dann lösen sie sich auf. Wir kehren zu unserem hauptsächlichen Meditationsobjekt zurück. Wenn wir in Richtung Mitte voranschreiten, vom Groben zum Feinen, stellen wir fest, die groben Empfindungen bestehen aus feineren oder sie lösen sich auf in feinere oder sie liegen unter feineren Empfindungen. Diese feineren Empfindungen sind in der Regel sehr angenehm. Wir können uns diesem Angenehmen ganz und gar hingeben, es genießen. Angenehme Gefühle im ganzen Körper spüren, im ganzen Körper verbreiten. je mehr wir uns auf dieses Angenehme einlassen können, desto seltener wird unser Herz nach etwas anderem suchen und davon segeln. Aber wenn es das doch tut, dann sollten wir nicht der Meinung sein, dass die Meditation schlecht ist oder schlecht läuft, sondern es einfach zur Kenntnis nehmen und sanft zu unserem Hauptobjekt zurückkehren. Meditation ist Übung. Dieses immer wieder Zurückkehren ist Teil der Übung, ein wichtiger Teil. Vielleicht stellen wir fest, dass diese feinen, subtilen Empfindungen sich in einem Rhythmus verändern. Dieser Rhythmus ist das Ein- und Ausatmen. Man könnte sagen, die feinen Empfindungen sind das Windelement. Wir stellen fest, dass wir dieses Windelement im ganzen Körper spüren können, nicht nur da, wo die Luft des Ein- und Ausatmens hinkommt. Das Pulsieren des Windelements im ganzen Körper ist wie eine Welle. Wir können auf dieser Welle ruhen, mit unserer Achtsamkeit, mit unserem beobachtenden Herzen, wie auf einer Luftmatratze. Ganz entspannt. Wir können uns eine Stelle im Körper suchen, auf der wir dieses Pulsieren, diese Welle am besten empfinden können. Vielleicht eine bestimmte Stelle oder sogar im ganzen Körper. Das versuchen wir jetzt die nächsten 25 Minuten auf dieser Welle mitzureiten. Und uns von dieser Empfindung im Hier und Jetzt verankern lassen. Wir richten unser Augenmerk auf das Angenehme. Im Hier und Jetzt zu sein, unabhängig davon, dass wir Dinge bekommen, Dinge erleben. Und wann immer wir abschweifen, gehen wir sanft mit uns um und kehren achtsam, behutsam wieder zurück. Das ist ein Grund zur Freude, wenn wir merken, dass wir abgeschweift sind, ist die Achtsamkeit ja wieder da. Unser Thronsitz trotz aller Bequemlichkeit zu unbequem wird, können wir die Position auch ändern, aber nicht mit loswerden wollen und Abneigung, sondern achtsam, behutsam, leise. Wir verfolgen genau mit, wie sich die unangenehmen Verspannungen lösen, verändern, wenn wir die Körperstellung verändern. Gegen Ende der Meditation richten wir unseren Fokus wieder auf die gröberen Empfindungen im Körper als Brücke in den aktiveren Teil unseres Lebens, um die Verankerung im Hier und Jetzt besser in unsere Aktivitäten hinübertragen zu können. Und wir setzen uns auch in Verbindung mit der Freude, die wir eingangs kultiviert haben. Freude darüber, dass wir uns der schwierigsten Aufgabe der Welt gewidmet haben, an uns gearbeitet haben, neue heilsame Konditionierungen für unser Herz geschaffen haben. Aber auch Freude über die Bemühungen unserer spirituellen Freunde, die sich ebenfalls dieser Aufgabe widmen und uns dadurch helfen. Wir sind nicht allein, es sind nur wenige Menschen, die sich dem Weg nach innen widmen, aber wir haben unsere Freunde, mit denen wir uns verbunden fühlen können. Egal wie gut die Meditation gelaufen ist oder egal wie wir meinen, dass sie gelaufen ist, keine Bemühung ist vergeblich. Alles wird seine Frucht bringen zu seiner Zeit. Diesen heilsamen Gedanken können wir noch verstärken und konservieren, indem wir wünschen, dass unsere Bemühungen nicht nur uns selber gute Früchte bringen, sondern auch anderen Menschen, denen wir begegnen. Indem wir mehr ausgeglichen, friedvoller, freundlicher, wohlwollender sein können, weil wir gelernt haben und weiter lernen, im Hier und Jetzt zu sein, uns von äußeren Dingen immer mehr unabhängig zu machen. Möge diese Meditation und alles, was wir heute getan haben, um Herz und Geist zu läutern, zum Wohle sein für alle Wesen. Kurze Pause. Ja, nachdem wir so viele Vorträge haben über Samadhi und Leerheit und hast du nicht gesehen, ist vielleicht mal an der Zeit, über Meditation zu sprechen. Ich habe vorhin gesagt, dass wir es benutzen können, uns eine bestimmte Form zu suchen oder anzugewöhnen, die wir dann so als Wiedererkennungseffekt, aha, jetzt ist es Zeit zu meditieren, benutzen können. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich, die eigene Weisheit und einen Forschergeist anzuwenden, um herauszufinden, was denn diese Form überhaupt ist. Ich kann mich erinnern, Anfang der 90er Jahre, da hatten wir so eine Meditationsgruppe in den Räumen einer tibetischen Gruppe und eine Zen-Gruppe war auch noch da. Und dann haben wir uns am Vesak immer zusammengetan, also Vajrayana, Theravada und Zen, um die Nacht durch zu meditieren. Und das waren halt welche dabei, die saßen halt so da und haben sich aber wohlgefühlt, saßen dann bis zum Morgengrauen. Und dann so die Zennis, die hatten so genaue Vorstellungen, wie man sitzen muss. Und also so. Und waren also eher bereit, abzubrechen und aufzugeben, als diese Haltung zu verändern. Aber so einer dabei, der hat irgendwie nach einer Stunde war Schluss, Schmerzen geht nicht mehr und ist dann gegangen. Im Jahr drauf kam er, heute Nacht halte ich aber durch. Ich war beim Arzt, hat mir Spritzen gegeben lassen. Sagst du wieder, so, zwei Stunden waren wieder vorbei. Also, ja, das ist ein ganz wichtiger Teil der Meditationspraxis, herauszufinden, was funktioniert. Also jeder Meditationslehrer, der authentisch lehrt und nicht nur das, was er irgendwo gelesen hat, wird etwas erzählen, was wahr ist. Aber das kann sein, dass das nur für diesen Meditationslehrer oder diese Lehrerin wahr ist, aufgrund der eigenen Erfahrung, aber für andere Menschen nicht unbedingt passt. Also es gibt ja in Thailand ganz wilde Meditationstechniken und auch Burma, wo Leute sehr kreativ waren. Da gibt es einen, der hat eine so eine Art Gehmeditation im Sitzen erfunden, wo er so mit den Armen so irgendwie so, so eine Bewegung gemacht wird, auf die man dann ganz achtsam ist. Und in Burma einen, der erstmal eine halbe Stunde hyperventiliert und dann regungslos sitzen bleibt. Also das sind dann ganz spezielle Dinge, die für die betreffende Person funktioniert hat. Also, aber wir müssen dann schon schauen, was bei uns funktioniert. Also ein breites Betätigungsfeld auch zu sehen, die Zusammenhänge, wie gesagt, Sammlung, das ist die Bewegung nach innen, also dass wir nicht uns nach einem Meditationsobjekt greifen, da drauf stürzen, da drauf krallen, weil das ist ja nun auch wieder genau das Gegenteil von loslassen, sondern dass wir uns sozusagen in die Mitte ziehen lassen und die äußeren Dinge, die treiben dann davon, die verblassen, die werden unwichtig. Aber wir versuchen, die nicht auszuschließen. Das war das, was Khuchan Don bei seinem ersten Besuch war eben so wichtig, nicht hinstarren auf das Meditationsobjekt und alles andere wegdrängen, sondern alles da sein lassen. Aber das Interesse einfach abziehen von den peripheren Dingen und in die Mitte gehen. Aber was bedeutet in die Mitte gehen? Vorhin gesagt, das kann bedeuten von einem großen zu einem kleinen Objekt, kann aber auch bedeuten von einem groben zu einem subtilen, von einem oberflächlichen zu einem tiefen Objekt. Es gibt ja zwei unterschiedliche Vorgehensweisen in der Meditation. Zum Beispiel, wenn wir Metta praktizieren, dann senden wir das erstmal aus, dann verbreiten wir das. Und von diesem Gefühl, was nicht auf eine bestimmte Fläche oder ein bestimmtes Gebiet begrenzt ist, gehen wir dann in die Tiefe, lassen das tiefer, intensiver werden. Oder andersrum könnte es auch sein, dass wir versuchen, erstmal den Fokus klein zu machen, uns auf ein ganz kleines Gebiet, zum Beispiel der Atem an der Oberlippe, konzentrieren und versuchen, den ganz intensiv erstmal zu spüren. Aber das Endergebnis ist dann jeweils das gleiche, nämlich dass unser Meditationsobjekt den gesamten Erfahrungshorizont ausfüllt. Also entweder, indem wir ihn erst weit machen und dann so intensiv, dass nichts anderes mehr einbringen kann. Das ist eben diese Gemütsbefreiung durch die Brahma-Viharas zum Beispiel. Oder also liebende Güte, Mitgefühl, Freude, Gleichmut. Oder umgekehrt, dass wir uns auf so einen kleinen Punkt fokussieren, dass der so intensiv wird, dass alles andere wegfällt und dann wird er auch unsere gesamte Erlebenswelt wird dann auch unermesslich groß. Also das Endergebnis ist jeweils dasselbe. Und diese Zusammenhänge zu erkennen, das ist eigentlich ein ganz spannendes Experimentierfeld. Das ist dann der zweite Aspekt der Meditation. Was fangen wir an mit unserem gesammelten Geist? Wir erkennen, dass das, was in uns vorgeht, nicht unserem Beschluss unterliegt. Unser eigener Geist gehört uns nicht. Es sind Konditionierungen, die zu dem geführt haben, was wir glauben, dass wir sind. Und dann meditieren wir und stellen fest, dass das total gar nicht so toll ist, was wir da sind. Aber dass es auch nichts bringt, uns jetzt dafür zu tadeln und zu verurteilen, sondern dass wir dann neue Konditionierungen schaffen. Und diese neuen Konditionierungen ändern das, was wir glauben, was wir sind. Und das ist der erste Schritt. Wir können nicht sagen, ich bin doch alles bloß Anatta und ich wische mich jetzt vom Tisch. Das ist nicht die Praxis. Die Praxis ist erstmal zu verstehen, was geht da vor. Und dann das in eine gute Richtung zu entwickeln. Und dann ganz am Schluss, dann können wir mal drüber reden, hier alle Vorstellungen von einem selbst, allen Ich-Dünkel beiseite zu lassen. Aber das ist nicht unser Thema im Moment. Auch Vorstellungen, so und so sollte Meditation sein. Je enger wir das fassen, desto weniger Zeit verbringen wir mit Meditation. Das andere Extrem wäre zu sagen, ja, meine Meditation ist tauchen gehen, hat mir mal einer gesagt. Das mag schon sein. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, Achtsamkeit zu entfalten. Aber ja, das formale Umfeld ist zunächst mal besser. Das ist unser Labor, in dem wir bestimmte Dinge sozusagen auf dem Seziertisch üben können. Und dann, wenn wir das ein Gespür dafür haben, eine Geläufigkeit darin haben, dann können wir das eben in den Alltag rüberbringen. Und von daher ist es auch wichtig zu verstehen, dass der Buddha Meditation in 4 Körperhaltungen gelehrt hat, nicht nur im Sitzen. Sitzen hat gewisse Vorteile, weil es eine stabile, eine bewegungslose, also der Körper bewegt sich nicht, dann kann auch der Geist eher still werden. Aber was machen wir dann mit dem Rest unseres Lebens, wo die Sinneseindrücke so auf uns einstürmen? Und da ist es zum Beispiel gut, Gehmeditation zu praktizieren. Ich habe ja vor ein paar Tagen diese Karten da überarbeitet von unserem Klostergelände. Es ist mir aufgefallen, wir haben 6 Gehpfade hier auf dem Klostergelände, die für nichts anderes da sind, als achtsam auf- und abzugehen. Ich habe heute auch in den Suttas mal nachgeschaut, da gibt es im Anguttara Nikaya in der angereihten Sammlung im 5er Buch eine kurze Lehrrede über die Vorteile der Gehmeditation. Wie viele dürften das sein? Wie viele Vorteile hat die Gehmeditation? In welchem Buch? Ja. Im 5er Buch. 5. Ja, diesmal stimmt's auch. Genau. Lässt dich nicht aufs Glatteis führen, ne? 5 Grundlagen der Reflexion oder wie war das? Da waren es dann, beim 5er Buch waren es aber 6 oder so, ne? Naja, aber es sind jetzt tatsächlich 5, die da genannt werden. Das erste ist, dass man lange Strecken gehen kann durch die Gehmeditation. Das zweite, dass der Körper fit wird. Das dritte ist, dass die Gesundheit gefördert wird. Das vierte ist, dass die Verdauung gefördert wird. Und das fünfte ist, dass die Sammlung stabil wird. Also die ersten 4 ist klar, das ist mehr so Richtung Körperertüchtigung, Fitness, Wellness. Yoga. Ja. Hab's gesehen. Ja. Sozusagen der Sport, der für Mönche erlaubt ist. Und die Anregung, Pfade für die Gehmeditation anzulegen, stammte von dem Jivaka, dem Leibarzt des Buddha, der auch die Saunas angeregt hat. Er hat gesagt, man sollte Pfade für die Gehmeditation anlegen. Hat in Ländern, wo es Skorpione und Schlangen gibt, noch den Vorteil, wenn die so etwas erhöht sind oder einen Rand haben, dass das nächtliche Gehmeditation etwas ungefährlicher wird. Bei uns haben wir auch einen Rand, naja, dass man halt nicht zickzack läuft oder so. Das ist also die eine Form der Gehmeditation, die sehr formale ist, dass man auf und ab geht eine bestimmte Strecke. Man könnte auch achtsam spazieren gehen. Da gibt es dann auch eine ganze Bandbreite von ja, alleine, schweigend auf einer Strecke, die man kennt, wo man keine Leute trifft, wo keine Autos fahren, achtsam laufen, auch alle interessanten Vögel und sonstige Tiere, die einem begegnen, ignoriert und wirklich beim Meditationsobjekt bleibt. Aber das ist dann schon schwieriger. Es hat aber den Vorteil, es sieht in besiedelten Gegenden nicht ganz so bescheuert aus. Also immer 20 Schritte hin und her zu laufen, das sieht so ein bisschen nach irgendeiner komischen Therapie aus. Also ein bisschen bekloppt. Gehört dann auch ein gewisses Selbstvertrauen dazu, das dann vor anderen Leuten in der Öffentlichkeit zu praktizieren. Also hier im Kloster gehört nichts dazu, da ist das normal. Also wenn hier Leute auf und ab gehen dann, und andere sehen das, die freuen sich dann sogar noch drüber. Aha, da ist jemand am Praktizieren, da hat, kommt keiner auf komische Gedanken. Aber es ist nicht überall so. Ich weiß noch, in den 90ern, da, als wir diese Meditations- und Studiengruppe hatten, da hatten wir Ajahn Kimasiri mal eingeladen, einen Retreat zu lehren. Und ich habe das organisiert im Buddhayana-Zentrum in Stadl. Und Ajahn Kimasiri, der hatte da überhaupt keine Hemmungen. Der hat dann beim Nachbarn auf dem Bauernhof, ist der dann auf und ab gegangen, da zwischen Tor und Misthaufen. Da hat das nichts ausgemacht. Die anderen, die waren eher schüchtern und hoffentlich sieht mich hier keiner von den Leuten hier. Denn das kann ja unter Umständen auch störend sein, wenn man also Gehmeditation macht und ständig denkt, hoffentlich sieht mich keiner dabei. Also da wäre dann dieses achtsame Spazierengehen eine gute Lösung. Ich habe das einmal erlebt in so einem Meditationszentrum, Resort für reiche Leute in Thailand. Hat Ajahn Jayasaro so einen Kurs gegeben und da gab es einfach nicht genügend Pfade, um hin und her zu gehen für die vielen Teilnehmer. Dann haben wir also auch eine große Runde gemacht, so im in der großen Gruppe, vorneweg der Ajahn und dann seine ernsthaftesten Schüler ganz in der Nähe. Und so je weiter hinten in der Reihe, desto weniger war dann die Achtsamkeit und dann auch das Schweigen nicht mehr ganz so intensiv. Bei Thich Nhat Hanh, da geht man sogar händchenhaltend, habe ich gesehen. Ja, da kommt so oft diese Verbundenheit wahrscheinlich noch an. Aber ich wollte vielleicht mal kurz ein paar Worte zu der ganz formalen Gehmeditation sagen. Also der Pfad, habe ich schon gesagt, man geht auf und ab. Wie lang der Pfad sein soll zum Beispiel, wäre so eine Frage. Das ist sehr temperamentsabhängig. Ich habe heute in einem Buch gelesen, bis zu 70 Schritten. Das wäre mir persönlich jetzt schon zu lang. Je länger der Pfad, desto größer die Gefahr, dass man dann unterwegs mal abschweift. Je kürzer der Pfad, desto größer die Gefahr, dass man rastlos wird von diesem Umdrehen. Also für mich persönlich ist so 32 Schritte eine gute Länge. Ich habe selber zwei Meditationspfade. Einen für Schlechtwetter an meiner Hütte, der ist mir etwas zu kurz, aber naja, dafür hat er ein Dach. Aber wenn es das Wetter erlaubt, laufe ich lieber auf dem Äußeren. Der hat eben so 32 Schritte. Wie lang die Schritte sind, ist natürlich auch individuell unterschiedlich. Normalerweise bei der Gehmeditation macht man kürzere Schritte. Ja, warum, jetzt komme ich zu dem fünften Punkt, macht das denn die Sammlung stabiler? Weil eigentlich könnte man sagen, naja, beim Gehen, da ist ja mehr Ablenkung da. Aber genau deswegen. Denn ich versuche schon, irgendwie immer einen Fokus auf das jeweilige Meditationsobjekt zu richten. Aber ich muss etwas mehr Energie aufbringen, um diese aktive äußere Sinneskontrolle zu praktizieren, dass ich nicht in der Gegend rumschaue. Zum Beispiel. Oder innere Sinneskontrolle, dass ich nicht darauf achte, auch innerlich. Dann das Meditationsobjekt ist auf jeden Fall breiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, worauf ich achten kann bei der Gehmeditation. Also einmal, ja, nachdem hier Butoh populär ist, gibt Butoh auch mit den Füßen, mit dem rechts-links-Butoh gekoppelt, oder auf den Atem zu achten. Nach meiner Erfahrung ist es nicht besonders ratsam, das Ein- und Ausatmen mit den Schritten zu koppeln. Entweder läuft man dann zu schnell oder atmet zu langsam oder umgekehrt. Also das bringt es jetzt nicht so. Es gibt Leute, die machen auch Metameditation bei der Gehmeditation. Wobei, ja, um das Metta dann auch in die Tat umzusetzen, sollte man eben auch schauen, wohin man läuft, dass man nicht irgendwie Tiere trampelt oder Metta sich selbst gegenüber, dass man nicht gegen einen Baum rennt oder wieso. Also das ist eben das Wesen der Gehmeditation, dass da mehrere Dinge zusammenkommen. Und nachdem mehrere Dinge zusammenkommen, auf die man achten muss, ist eben die Energie, der Energieaufwand, die Anstrengung, bei dem eigentlichen Meditationsobjekt zu bleiben, größer. Von daher wird die Sammlung stabiler. Man kann jetzt nicht mit der Gehmeditation in die Jhanas vordringen, es sei denn Jhanas der billigeren Preiskategorie. Aber das, was ich unter Jhana verstehe, das ist mit der Gehmeditation nicht zu erreichen, weil ja auch dieses Umdrehen immer einen geistigen Impuls erfordert. Bei der Gehmeditation kann man auch sich eine äußere Form antrainieren, zum Beispiel beim Umdrehen. In welche Richtung drehe ich mich denn um? Also Kuchan Don hat gesagt, ganz klar, immer im Uhrzeigersinn. Aber es muss nicht sein, man könnte auch gegen den Uhrzeigersinn machen. Oder ich drehe mich immer zu der Seite, wo ich keine Knieschmerzen habe. Weil die Drehung nach innen ist weniger schmerzhaft als die Drehung nach außen. Also da, wo es weh tut, über die Seite möchte ich mich nicht drehen, sondern in die andere Richtung. Und wenn ich keine Knieschmerzen habe oder beide Knie gleichmäßig wehtun, dann gäbe es noch die andere Möglichkeit, dass man sich immer zu einer bestimmten Seite hindreht. Also ich habe mal Meditation oder schon zwei Meditationskurse in Malaysia in einem Meditationszentrum gegeben. Da fand die Gehmeditation auf so einer, ja, wie nennen wir das? Also in der Mitte waren drei Geschosse Air-Condition-Meditationshallen und außenrum Open Air mit Geländer, wo man so runtergucken konnte. Und da empfiehlt es sich immer zu der Seite zu drehen, wo die Meditationshalle ist, weil die Seite, wo man runtergucken kann, da gibt es immer was zu sehen. Das heißt, auf der einen Seite drehe ich mich nach rechts, auf der anderen Seite drehe ich mich nach links, um nicht so abgelenkt zu werden. Das mache ich hier bei mir auch, dass ich, wenn hier jetzt hier irgendwas los ist, wenn ich sehe, da sind Leute oben an dem oberen Gehpfad, drehe ich mich immer zu meiner Hütte um. Also wenn ich in die Richtung gehe, nach rechts rum, ich so rum gehe, nach links rum. Also da ist dann keine Aktivität erforderlich, um der Frage nachzugehen, ja, zu welcher Seite soll ich mich denn umdrehen? Also wenn ich keinen Entschluss gefasst habe und dann an jeder Wende überlegen muss, und wenn es nur ein ganz kleiner Impuls ist, rechts rum oder links rum, das stört schon. Aber wenn ich vorher weiß, aha, immer zur Hütte hin oder immer zum Wald hin, oder immer rechts rum oder immer links rum oder eine halbe Stunde rechts rum, eine halbe Stunde links rum, dann ist es sehr förderlich, also diese Form einzunehmen. Ja, außer Atem und Metta könnte man auch auf den Körper achten, so wie die 32 Körperteile Kontemplation. Zum Beispiel Longpo Thun, der hat gesagt, bei der Gehmeditation das wandelnde Skelett. Wir spüren ja die Festigkeit der Knochen beim Gehen. Wir spüren unsere Körperumrisse, das Knochenskelett spüren wir ja. Wir können es zusätzlich visualisieren, so als Ganzes, und dann die Bewegung, das Ganze in Bewegung. Das ist also eine ganz, ganz gute Meditationsmethode auch. Oder wir gehen einfach auf die Empfindungen. Berührung der Füße oder auch wenn wir richtig gut dabei sind, die Berührung der Luft auf den Füßen. Also man kann da wirklich auch ganz ziemlich in die Details reingehen. Die Gehmeditation hat noch einen zusätzlichen Vorteil, dass wir nämlich mit dem Energielevel gut arbeiten können. Wir können das anpassen. Zum Beispiel das Gehtempo. Wenn wir sehr müde sind nach dem Essen oder wenn wir mal eine Nacht durchmeditieren, dann gehen wir etwas schneller. Wenn wir sehr rastlos sind, gehen wir langsamer, richten uns mehr auf die Einzelheiten aus. Wenn wir Energie aufbringen wollen, dann ziehen wir die Aufmerksamkeit von den Einzelheiten ab und gehen mehr auf das Ganze, nur die Berührung, rechts, links, rechts, links. Ja, so viel zur Theorie. Ich führe das vielleicht mal kurz vor, wie das dann so aussieht. Das ist jetzt noch mein Gehmeditationspfad, der ist hier jetzt etwas kurz. Am Anfang nicht einfach losrennen, sondern erstmal ankommen, hinstellen, die Haltung einnehmen, ob man jetzt hier die rechte Hand auf der linken Hand oder umgekehrt oder so, ist eigentlich ziemlich egal. Aber auch da, es kommt an, man wird zu Hause in der Aktivität, wenn man immer die gleiche Form hat. Muss man auch nicht überlegen, wie mache ich jetzt, ob ich jetzt so oder so, sondern oder so, ist egal. Aber halt eine bestimmte Form, die uns dann zur Gewohnheit wird und uns das Signal gibt, aha, jetzt ist es Zeit, nicht einfach rumzulatschen, sondern Gehmeditation zu praktizieren. Im Gegensatz zum Sitzen finde ich persönlich es hilfreich, mit der Achtsamkeit erstmal durch den Körper zu gehen, aber nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. So Schultern, Schaum, stehe ich entspannt da, bis hin, bis ich unten angelangt bin und mich dann erde, weil ich bin ja mit der Achtsamkeit bei den Füßen. Nehme mir vor, jetzt Gehmeditation zu praktizieren. In dem Buch Meister der Morgenröte, das sind ein paar Tipps von Patun, der dann sagt, man kann sich erstmal darauf besinnen, dass man das jetzt zum Lobpreis und zur Ehre von Buddha Dhammasangha macht, was sicherlich eine gute Idee ist, um auch eben diese innere Basis, von der ich vorhin gesprochen habe, zu schaffen für die Gehmeditation. Und dann läuft man einfach los. Und dabei nichts Besonderes machen. Am Ende stehen bleiben, zur Kenntnis nehmen, bin ich noch bei der Sache, und dann achtsam umdrehen. Es gibt da auch Formalisierungen. Es gibt Leute, die sagen, man muss dann 6 kleine Schritte machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder vielleicht mal 4. 1, 2, 3, 4. Wenn ihr das hilfreich findet, ist es gut. Um eben den Faden nicht abreißen zu lassen und bei der Achtsamkeit zu bleiben. Das Stehenbleiben ist auf jeden Fall sinnvoll und hat den Vorteil gegenüber Gehmeditation, zum Beispiel um unseren Stupa-Hügel herum kann man auch wunderbar Gehmeditation machen. Das Gras frisch gemäht und im Sommer und warm ist wunderbar. Nur es hat den Vorteil, dass man irgendwann mal ins Kreisen gerät und die Gedanken geraten auch ins Kreisen. Also da fehlt dieser Weckruf des Stehenbleibens. Ich selber verwende bei der Gehmeditation auch noch eine Mala. Jetzt nicht unbedingt, um zu zählen, wie viele Runden ich schon gemacht habe, sondern um zusätzlich auch einen Impuls zu setzen. Also ich bleibe stehen. Die Achtsamkeit von den Füßen zur Hand. Eine Perle runter, von der Hand zu den Füßen. Umdrehen. Bin ich noch da? Aha, und dann gehe ich weiter. Gehe ich wieder zurück. Das, was ich jetzt lange erklärt habe, kann unter Umständen so schnell ablaufen, dass man gar nicht merkt, dass ich jetzt hier irgendwie innere Vorgänge habe, sondern es sieht aus, als ob ich mich einfach nur umdrehen würde. Aber ich wollte es einfach mal erklären, dass das eben hilfreich sein kann, sich in dem Stehen zu erden, weil das Stehen ist eine stationäre Position, da fehlt dieses Ablenkende der Bewegung und hilft einem, wieder zurückzukommen, wenn aufgrund der körperlichen Bewegung der Geist auch zu viel in Bewegung geraten ist. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass bei der Gehmeditation im Gegensatz zur Sitzmeditation die Augen offen sind. Erscheint lächerlich, aber hat schon Leute gegeben, die gemeint haben, sie müssten mit geschlossenen Augen laufen und das kann verheerende Folgen haben. Es ist hilfreich, wenn wir also von einem Fuß die Achtsamkeit zum anderen bringen, einen Schritt erstmal zu Ende zu machen und dann zum nächsten Fuß zu gehen, zurück. Aber als Einschränkung, es sollte nicht dahin gehen, dass das Gehen unnatürlich wird, denn wir machen rein anatomisch den Schritt nicht wirklich ganz zu Ende. Wenn ich also den Schritt hier zu Ende gemacht habe, ist die Ferse vom anderen Fuß schon leicht angehoben. Also es soll jetzt nicht dahin gehen, ich habe also gesagt, hier macht erst einen Schritt zu Ende, damals in Malaysia, und dann fingen die Leute an, so zu laufen. So wie Roboter oder wie in dem, kennt ihr das Musikvideo Walk Like an Egyptian? Das ist schon ein paar Jahre her, also das ist nicht gemeint, sondern ein normaler, natürlicher Gehvorgang, weil die Gehmeditation soll uns ja helfen, die Achtsamkeit und das Training, was wir von der scharfen Samadhi-Praxis im Sitzen haben, in den Alltag zu übertragen. Also normales Gehen. So, also das war jetzt hier, wir können auch innerlich etikettieren, Butto, Butto, oder meinetwegen rechts, links. Ja, und dann wird mit der Zeit die Achtsamkeit stärker. Wir sind die Meditation gewohnt, dass der Geist kommt zur Ruhe. Und dann wird die Geschwindigkeit des Gehens automatisch langsamer. Wir müssen nicht versuchen, es gibt manche Meditationslehrer, die sagen, man soll ganz langsam laufen. Ich vermute, dahinter steckt die Vorstellung, irgendwann in Geistmomenten auf die Spur zu kommen oder irgendwie sowas. Machen wir nicht. Also wir laufen in ganz normalem Tempo. Wenn der Fokus besser wird und die Achtsamkeit stärker wird, wird das Gehen automatisch langsamer. Aber wir müssen das nicht erzwingen. Also nicht irgendwie Da lief mal bei Arte ein Film von einem chinesischen Theravada-Mönch, der in Marseille Gehmeditation gemacht hat, ungefähr in dem Tempo. Also wenn euch das interessiert, gebe ich euch mal eine Kopie von dem Film. 50 Minuten von dem Typen, der also in dem Tempo durch Marseille läuft. Ich habe es mit vierfacher Geschwindigkeit ablaufen lassen, das war immer noch vollkommen. Und wir laufen normal. Aber wir können dann als Übung erstmal den Gehvorgang in kleinere Abschnitte unterteilen. Also statt rechts, links, können wir dann zum Beispiel heben, senken. Also diese zwei Phasen klar unterscheiden. Heben, senken. Wir können dann noch weiter unterteilen. Heben, vorbewegen, senken. Heben, vorbewegen, senken und die drei Empfindungen klar unterschieden voneinander wahrnehmen. Oder gibt dann sogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann sind wir schon bei der Farbe angelangt, weil so noch weiter unterteilen, dann wird es dann einfach ein zur Kenntnis nehmen der einzelnen Bewegungsanteile ohne Zählen, ohne benennen, ohne wirklich zu unterscheiden, sondern wir sehen einfach, aha, das sind lauter verschiedene, unterschiedliche Empfindungen, die in dem Gehen drin stecken. So, das machen wir aber nicht, wenn wir müde sind, sondern das machen wir, wenn wir schon sehr viel Energie haben. Lumpur Thun zum Beispiel, der hatte ja so eine natürliche Begabung für die Sammlung und dem wurde das sogar zu viel. Also der gegen seinen Willen ist der immer sehr fokussiert geworden und er wollte eigentlich kontemplieren. Er wollte Vergänglichkeit untersuchen und so weiter. Und da gibt es auch die Geschichte von ihm, dass er einen Gehpfad hatte, der 500 Meter lang war und da ist er dann gerannt. Also so richtig schnell. Aber wir wollen ja den Fokus verbessern. Wir haben ja noch nicht dieses Problem, wie normalos. Von daher ist es also durchaus gut, dann eben mal auf die Einzelheiten zu achten. Aber eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, es soll auf natürliche Weise geschehen, also nicht irgendwie gezwungen. Stehmeditation ist im Prinzip eine ähnliche Haltung, ist stationärer als Gehmeditation. Das ist dann sozusagen ein Zwischenglied zwischen Sitzmeditation und Gehmeditation. Die Stehmeditation hat einen ganz tollen Nutzen für den Alltag. Wann stehen wir denn immer im Alltag? Es sind immer unangenehme Situationen. Wir stehen Schlange an der Kasse, wir stehen, wenn wir kein eigenes Auto haben, an der Bushaltestelle. Das ist dieser Cartoon von dem Kalender. Ich möchte lernen, im Augenblick zu leben. Bloß eben nicht diesen Augenblick, irgendeinen anderen Augenblick. Zum Beispiel einen Augenblick am Strand. Und was machen die da? Die stehen Schlange irgendwo an der Kasse. Da steht also, hier bitte anstellen. Also das ist genau diese Situation, die auf diesem Cartoon ausgedrückt ist. Und wenn wir gelernt haben, unsere Achtsamkeit auf das Stehen zu richten, das Stehen als Gelegenheit zur formalen Praxis anzusehen, was haben wir einen enormen Vorteil. Die Situation, wo wir immer unserem Ärger ausgeliefert waren, können wir jetzt sagen, ach, wie wunderbar. Ich habe Zeit zur Praxis. Das ist unglaublich. So ein kleiner Dreh an der Einstellung und plötzlich wird das Leben schön. Sogar in solchen Situationen. Die Stehmeditation hat noch einen anderen Vorteil, nämlich wenn wir jetzt hier gemeinsam meditieren und ihr stellt fest, jetzt packe ich das mit dem Sitzen nicht mehr, seid herzlich eingeladen, euch leise hinzustellen und stehen weiter zu meditieren. Gehen wäre etwas blöd, wenn hier andere Leute sitzen und da rennt einer rum, das stört. Aber stehen stört keinen. In einem Meditationszentrum, wo ich ein Jahr gearbeitet habe in den 90ern, da waren in den Retreats immer eine Stunde stehen dabei. Immer 14 bis 15 Uhr in der heißesten Stunde des Tages. In der schläfrigen Stunde des Tages. Ja, da kommt dann Energie auf. Einer ist mal umgekippt. Nicht wegen Schläfrigkeit, sondern der hatte einfach Kreislaufprobleme. Dann baff, einfach umgekippt. Der musste dann nicht mehr stehen. Aber alle anderen mussten dann immer stehen in dieser einen Stunde. Da kannst du dann schön mal deine Aversionen beobachten, wenn der Schweiß runterläuft und die Fußsohlen brennen. Ja, beim Stehen, das eignet sich besser als das Gehen, um den Atem zum Beispiel zu beobachten. Aber ich persönlich fand es durchaus gut, einfach die Körperempfindung, die Berührung der Füße, den ganzen Körper, wie er dasteht, als Meditationsobjekt herzunehmen. Ja, dann haben wir noch Liegen, Liegemeditation. Es gibt einige wenige Menschen, die im Liegen hervorragend meditieren können, gute Sammlungen zusammenbringen. Ich gehöre leider nicht dazu, denn genauso wie das Sitzen das Signal ist für den Geist, aha, jetzt ist es Zeit zu meditieren, ist das Liegen das Signal, aha, jetzt ist es Zeit zu schlafen. Aber wir haben zum Beispiel im Krankheitsfall vielleicht gar nicht die Möglichkeit zu sitzen und können dann trotzdem versuchen, formale Praxis Achtsamkeit aufzubringen im Liegen. Und da gehen genauso alle Meditationsobjekte, die Stellung des Liegens, der Atem, Metta, können wir alles verwenden. Beim Liegen wird in der Regel empfohlen, auf der rechten Seite zu liegen, in der Löwenstellung, wo wie der Buddha ins Parinibbana gegangen ist, aus physiologischen Gründen, weil irgendwie so von der Verdauung her, so rum, soll es besser sein und auch, weil kein Druck aufs Herz kommt. Aber ja, das ist eine Empfehlung, man kann durchaus, wenn man eine halbe Stunde so gelegen ist, mal auf die andere Seite oder auf dem Rücken oder auf dem Bauch liegen, je nachdem. Es ist ein Angebot zu experimentieren, was funktioniert. Bei Goenka zum Beispiel wird überhaupt keine Gehmeditation praktiziert. In der thailändischen Waldtradition wird sehr viel Gehmeditation praktiziert. Da wird also mehr gegangen als gesessen eigentlich. Und die Waldmeister, schon auch aus praktischen Gründen, die sind den ganzen Tag über gegangen. Und dann nachts, wenn es dunkel ist, da ist es dann eben Zeit zu sitzen. Ja, ich glaube, das war es jetzt so, was mir da so spontan dazu einfällt. Nachdem heute der Dhamma-Gesprächsvortrag ist, also eine Mischung. Wer hat denn schon Erfahrung oder wer von euch praktiziert denn regelmäßig Gehmeditation? Ich bevorzuge auch die lange Strecke. Achtsame spazieren gehen, aber nicht Hand in Hand. Das gilt sonst nicht. Also dieses oft umdrehen finde ich unangenehm für. Für die Knie oder was? Ja, eigentlich ist es so eine enge Drehung. Ja, keine Ahnung, habe ich mit der Zeit so das Gefühl, das ist nicht so gut für den Körper wie einfach ein wenig länger laufen. Ja gut, wenn das Gehen dann langsamer wird und der Pfad nicht zu kurz ist, dann ist das Umdrehen auch jetzt nicht so oft an. Das hängt auch etwas vom Untergrund und von den Schuhen ab. Also ich habe festgestellt, wenn man sehr rutschfeste Schuhe und einen rutschfesten Belag hat, dass das tatsächlich auf die Knie geht, das Umdrehen. Braucht man so ein Tanzparkett und dann so Tanzschuhe mit der Wildledersohle. Hast du? Ich habe Tanzschuhe. Aha. Ich glaube, da geht es dann ganz ohne Belastung fürs Knie. Das geht nicht. Das ist eine Tanzschuhe, kann man dafür nicht sagen. Ach, die haben dann so hohe Hacken oder was? Ja, das ist doch ganz hohe Hacken. Das ist am besten aus meinen alten Zeiten. Ich habe meine Tanzschuhe noch. Nee, aber ich habe es schon länger her versucht und da hatte ich gelesen, man soll die Zehen aufsetzen und das kam mir komisch vor und dann habe ich es sein lassen. Also ich bin sehr beruhigt, dass du es jetzt, also hier ganz normal, weil das ging nicht, das habe ich eine Zeit lang probiert. Und jetzt, ich probiere es vielleicht mal wieder, aber ich laufe jetzt sehr ungleich. Also es wäre dann, wenn ein Meditieren auf meine Körperlichkeit. Ja. Das probiere ich jetzt mal wieder. Ja, das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, dass man mit den Zehen. Ja, und das kam irgendwie blöd. Ich glaube, bis 800 Meter Lauf ist auf den Zehen, ne? Und dann. Ja, Marathon setzt man schon aufsetzen. So mit den Zehen aufsetzen. Ja, war schon. Ja, es gibt die unterschiedlichsten Empfehlungen, aber wie gesagt, je natürlicher der Bewegungsablauf ist, desto leichter fällt uns hier das dann auch ins normale Leben zu integrieren. Ich vergesse es immer mit der Gehmeditation. Und bin ein bisschen von dem Zen, ich war ja öfters auch im Zen-Kloster, wo ich nicht mehr war. Und ich fand es immer so ein bisschen affektiert, wie man da gelaufen ist. Das hat mich so ein bisschen gestört, so betont. Ne? Das ist ganz langsam. Ja, es gibt so Unterschiede. Also da gibt es auch welche, wo die so richtig stramm marschieren und dann auch irgendwas. Wir waren war super langsam. Aha. Da war ich richtig geladen. Ne? Weil das so innig lang, so betont achtsam. Aber was ich hier genieße, ist um die Stupa rum. Ich bin als so eine Kreisläuferin, aber man kann beim Buddha halt machen und sich verneigen. Das ist eine gute Idee. Das finde ich oft eine gute Möglichkeit. Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich mag ja den Gipfel hinten. Aber ich vergesse es immer. Die Gehmeditation? Ja, ich vergesse es einfach. Aha. Ich komme oft nicht auf die Idee, das zu machen. Eigentlich tut es mir gut. Ja, also in Retreat-Phasen, wenn man einfach nicht mehr sitzen kann, dann vergisst man es nicht. Aber ich habe so ein Muster, also beim Retreat am Anfang ist noch mehr Gehen als Sitzen und dann wird das Gehen immer kürzer und das Sitzen immer länger und aber trotzdem, also so geht Meditation zwischendrin, das tut schon gut, nicht nur um jetzt die Körperstellung aufzulockern, sondern auch um immer wieder so einen frischen Impuls zu setzen. Selbst wenn die Achtsamkeit und Sammlung einigermaßen gut ist, es stagniert dann irgendwann, wird dann so ein bisschen schwammig und dann gehe ich auf meinen Gehpfad und dann versuche ich das vom Sitzkissen bis dahin zu übertragen. Da ist etwas mehr Bewegung drin, da ist vielleicht auch mal Ablenkung drin, aber dann gerade diese Bemühung wieder zurückzukehren, die war vorher vielleicht gar nicht mehr so notwendig, aber das ist schon wichtig, eben diesen Energiefaktor nicht zu vernachlässigen, weil sonst irgendwann wird es zu schwammig, zu dumpf. Achtsamkeit soll ja scharf bleiben, dass wir kontemplieren können auch, weil die Kontemplation ja auch wiederum gut ist für die Sammlung. Ja, das Stehen lässt sich auch gut in die Gehmeditation integrieren. Es gibt verschiedene Anlässe, zum Beispiel wenn ich genug habe vom Gehen, körperlich gesehen, oder wenn ich versuche, meine Achtsamkeit wieder zurückzubringen, wenn ich merke, dass ich bei jeder Runde total abschweife, dann kann ich mal etwas beim Umdrehen etwas länger stehen bleiben. Versuchen etwas diese stationäre Stellung auszubauen. Oder wenn ich den Sammlungsaspekt sowieso verstärke, also wenn der Geist sehr zur Ruhe kommt beim Gehen, aber es noch nicht Zeit ist, wieder aufs Sitzkissen zu gehen, aufs Sitzkissen zu setzen, dann kann ich auch mal etwas länger stehen bleiben. Oder auch, um irgendwelche Dinge zu untersuchen. Kommt mir irgendeine Einsicht hoch oder kommt irgendein Aspekt der Körperbetrachtung zum Beispiel, der sich besonders deutlich präsentiert und ich merke, das Gehen würde mich jetzt zu sehr ablenken, dann ist es durchaus gut, auch mal länger stehen zu bleiben. Ich persönlich halte nicht so viel davon, diesen Entschlüssen und dann muss ich das jetzt eine ganze Stunde durchhalten, wenn ich nach 5 Minuten merke, das ist jetzt gar nicht das Richtige. Oder nach 10 Minuten oder die Situation ändert sich innerhalb einer Sitzung oder einer Gehung. Ja, dann kann ich das Meditationsobjekt durchaus mal wechseln. Ich soll natürlich auch nicht ins andere Extrem umschlagen, dass ich dann ständig am Hin- und Herspringen bin, meine Laune nachgebe, nur weil es mir langweilig ist, dann irgendwie was anderes mache, dann kommt auch zu viel Unruhe auf. Aber die Situation entsprechend angemessen die Meditation anpassen, das ist eigentlich auch eine Kunst, die man lernen kann. Und die Fähigkeit zu sehen, was gerade richtig ist für mich, was gerade passt für mich, das ist ja auch unheimlich wichtig. Also nur immer zum Interview, zum Lehrer zu gehen und zu sagen, ja, jetzt ist mir das und das passiert und was muss ich jetzt machen? Die Antworten, die haben wir ja in uns. Wir müssen nur lernen, da halt auch hinzuschauen. Ich habe beim Gehmeditieren, bei der Gehmeditation fand ich es zu ablenkend, rechts, links zu wechseln mit der Aufmerksamkeit und dann dachte ich, wie ist es denn, wenn ich mal nur beim rechten Fuß bleibe? Und das habe ich dann erstmal so super langsam gemacht, auf dem Retreat, wo ich da letztens war, weil das sollte man eigentlich nicht ausbüchsen und sonst wohin spazieren, sondern es war so ein Garten da und der Tierstraße. Und das fand ich dann schon spannend, das erstmal absolut Slow Motion zu machen, bis mein Fokus wirklich nur beim rechten Fuß war, obwohl auch links Empfindungen aufgekommen sind. Dann habe ich das auf dem Rückweg nur auf links geachtet und das erstmal ganz langsam. Und als ich es mal gehabt habe, dann konnte ich es auch beim schnellen Gehen machen. Und das fand ich ja beruhigender als dieser Wechsel von Fuß zu Fuß. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Man kann auch auf den Rhythmus achten. Also das steht ja in dieser Longpo-Man-Biografie drin von des Longpo-Lui bei seinen Gewaltmärschen da über etliche Kilometer auf den Rhythmus geachtet hat, also die Geschwindigkeit. jetzt nicht so auf die einzelne Empfindung und ich habe das probiert, das funktioniert tatsächlich. Also das ist auch eine gute Methode, gerade wenn man jetzt achtsam spazieren geht, statt eben so diese intensive formale Form ausübt. Oder auch im Wald spazieren oder auf Binderbad nach Weißenbach, dass ich dann halt nicht irgendwie mit meinen Gedanken sonst wo bin, sondern eben bei dem Rhythmus. Das ist also auch eine gute Methode. Also, ich habe ja Parkinson und ich spüre das rechte Bein kaum. Und ich habe das versucht, also wenn ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr gehen, dann eben nur auf das Gehen, auf den Rhythmus. Und dann geht es meistens. Mhm. Also es geht. Mhm. Also noch eine ziemliche Zeit lang. Ich weiß nicht, ob das Meditation ist, aber es hat mir jedenfalls sehr geholfen. Ja. Strecken auch wie, zu bewältigen. Wie definiert man Meditation? Also. Aber es war dann auch nichts anderes im Kopf. Also Rhythmus. Also Meditation im Sinne von Entfaltung von bestimmten inneren Qualitäten, das kann sehr viele Formen annehmen. Da kann man sehr kreativ sein. Also gerade die Vorstellung, dass Meditation nur auf dem Kissen stattfindet, da schränkt man sich sehr ein. Ja. Wenn du damit Achtsamkeit trainierst oder Akzeptanz der körperlichen Situation oder sowas, das sind ja alles wunderbare Eigenschaften und das ist dann meines Erachtens Meditation. Mhm. Ja. Ja, ich finde die Anregung jetzt ganz interessant mit dem achtsam spazieren gehen, weil ich habe ja zeitlang auch mal häufig auf Gehpfad die Meditation gemacht, als ganze Weile lang, 2 Jahre fast. Und es hatte halt immer was Erfrischendes und was also Ausgleichendes zum Sitzen. Und ich finde, es überträgt sich, wie du auch gesagt hast, überträgt sich gut in den Alltag. Also es nimmt meinen Alltag dann mit, wenn ich sonst irgendwo zu gehen habe, arbeitstechnisch oder was, ist das wie konditioniert da, dass man plötzlich achtsam wird. Mhm. Aber ich habe Kreuz, also nicht mit Knien, aber ich habe Kreuzprobleme gehabt. Und dann komme ich auf den Gehpfad. Also ich schaffe keine Stunde, also eine halbe Stunde, eine halbe Stunde wirklich Kreuzprobleme. Mhm. Dann ist es am Ostern aus, wenn die Schmerzen so groß sind. Dass das mit dem achtsamen Spazierengehen vielleicht eine gute Möglichkeit als Ausgleich oder Alternative. Ist da die körperliche Belastung anders? Oder ist einfach mehr Ablenkung von den Schmerzen? Ich habe es ja mal gebraucht, aber ich meine, als Anregung finde ich das gut. Mhm. Ich habe es noch nicht gemacht. Ja. Ich denke, dass das einfach zu statisch ist auf dem Pfad, wenn ich immer die gleiche Bewegung mehr oder weniger Gehen ist immer die gleiche Bewegung. Ja, aber im Wald, wenn wir jetzt vergessen, unterschiedliche. Unterschiedliches Gelände, ja, das spielt schon eine Rolle, das ist richtig. Aber es kann auch sein, dass mit der Vorstellung, jetzt formal gehen zu müssen, eine Verkrampfung verbunden ist. Also viele Menschen, die dann sich so sehr auf die Berührung der Füße konzentrieren, machen dann den Fehler, dass sie tatsächlich auch auf die Füße schauen. Weil der Blick soll so eine Fluglänge voraus auf den Boden gesenkt sein und man soll tatsächlich die Füße spüren. Und wenn du den Kopf in einer natürlichen Haltung wie beim Spazierengehen hast, siehst du deine Füße nicht. Also das machen viele, die kriegen dann tatsächlich Rücken- und Nacken-, Schulternschmerzen, weil sie so laufen oder zu langsam laufen. Weil wenn ich also diese Zeitlupen gehen, da ist ja keine, also normales Gehen hat ja einen ständigen Wechsel von einer ganz kurzen Anspannung und einer langen Entspannungsphase. Aber wenn ich so ganz langsam in Zeitlupe gehe, habe ich eine kontinuierliche Anspannung, was sich auf den ganzen Körper auswirkt. Also das ist das Problem, wenn man zu langsam geht. Natürlich, was der Ecke gesagt hat, also viel umdrehen, das geht schon auf die Knie. Ne? Ich glaube, dass das was bei dir auf dem Rücken geht, das Umdrehen. Das Umdrehen? Umdrehen ist sowieso für dich nicht so. Mhm. Ein Bett umdrehen und so. Ne? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Grund ist. Aber dann probier doch mal um den Hügel rum. Ja. Das ist eine interessante Anregung. Ja, ich finde die Anregung mit dem Rhythmus gut, weil ich gehe unglaublich gern früh, wenn ich so, ich manchmal, ich nehme die Zeit immer nicht, aber ich laufe unglaublich gern zum MTT, da muss ich zweimal die Woche und es ist ein schöner Weg durch Wald und Park am Fluss. Und letztens bin ich dann dunkel gelaufen, früh um 7, glaube ich. Und das habe ich sehr genossen da alleine. Und da komme ich auch manchmal in so eine, ich kann dann nach der Hälfte der Strecke abschalten und komme in so einen Rhythmus rein, wo ich meinen Atem höre, meinen Atemrhythmus. Mhm. Und es ist, jetzt wo wir darüber sprechen, ist mir das klar, warum. Ich mag das unglaublich gerne. Und es ist richtig gut. Das muss ich öfter machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die ganze Achtsamkeit in den ganzen Tätigkeiten mit übernimmt in den Alltag. Also beim Stehen, heute Morgen stand ich an der Tankstelle, hat ein bisschen länger gedauert, Kassierer, vor mir waren ein paar Leute. Und statt mal abzuwarten oder ungeduldig zu werden, habe ich so auf den Atem geachtet. Genauso in der Mittagspause. Wenn ich keine Lust habe, irgendwie durch Burgumstadt zu laufen, ich suche mir eine Stelle aus, stelle mich hin, versuche meinen Blick ein bisschen zu fokussieren, auf den Atem zu achten. Ja, alles wird ein bisschen angenehmer. Mhm. Also Leute, die das Prinzip verstanden haben, der inneren Arbeit, denen wird es nie langweilig. Es gibt immer was zu tun, immer was zu gucken. Und es macht auch Freude irgendwie. Mhm. Also inspirieren und freut sich schon, wenn man sich abends hinsetzen kann. So erstmal mit dem Ziel, Ruhe durchatmen. Erstmal das, Ruhe und durchatmen. Dann alles andere entwickelt sich. Mhm. Auch die Freude, die daherkommt, dass man erkennt, dass man nicht mehr so automatisch und ferngesteuert reagiert, sondern einfach mehr Freiheit hat, so oder so zu reagieren und sich daran erinnern, wie hätte ich denn vor 10 Jahren in so einer Situation reagiert. Ja. Kann man da drüber schmunzeln. Aber der Meditationskurs in Malaysia, da gab es dann jeden Tag eine Achtsamkeitsübung. So ein bestimmtes Signal. Also der Klassiker ist, eine Tür aufmachen, den Türgriff anfassen. Achtsam. Oder dann Lichtschalter einschalten. Bewusst, aha, jetzt benutze ich Elektrizität. Das machen wir immer völlig automatisch, völlig Autopilot. Einen Wasserhahn aufdrehen. Sehr viele Gelegenheiten am Tag und wenn wir uns das einprägen, dann zu sagen, ja, ich bin achtsam auf alles, der ganze Alltag ist meine Achtsamkeitsübung, dann machen wir uns meistens selber was vor. Denn gerade so der Umgang mit den Medien, mit Internet, das ist etwas, was den Geist in 1000 und noch mehr Zweige schickt. Das ist sehr schwierig, dann im Augenblick zu bleiben. Und dann sind eben so einfache Dinge, sind da sehr gut. Deswegen ist so Fegen so eine der Lieblingstätigkeiten von Mönchen. Berührung hin und her und sauber wird es auch noch nebenbei. Ja, also solche Sachen wie Türen, Lichtschalter als Weckruf verwenden, weil das passiert unheimlich oft am Tag. Wenn wir es jedes Mal schaffen, noch kurz da zu sein, im Körper zu sein, die Füße auf dem Boden zu spüren, wenn wir das Licht einschalten oder ausschalten, den Atem, auf den Atem zu achten, dann haben wir ja, lauter kleine Achtsamkeitsinseln am Tag geschaffen und die wachsen mit der Zeit zusammen. Es gibt natürlich Phasen im Leben, wo das leichter geschieht, wenn wir weniger Verpflichtungen haben und mehr Zeit für formale Praxis, aber ja, selbst zur Zeit des Buddha und selbst als Mönch, die formale Praxis ist nur ein kleiner Teil des Tages. Also was mir gut tut und was ich, glaube ich, gelernt habe, fällt mir so gerade ein, dass ich wenn ich schlaflos bin, und das bin ich ja relativ oft, oder nachts wach bin, dass mir das, dass die Zeit gut nutzbar ist. Mhm. Die finde ich ganz gut. Also ich habe mich schon lange mal geärgert, wenn ich nicht schlafen konnte, so richtig eigentlich nicht. Meditierst halt. Ich probiere es ja. Nicht ist, gelingt nicht immer, manchmal bin ich auch voll müde, aber oder manchmal beschäftigt mich was, aber da habe ich jetzt eine neue Übung, mit Sorgen umzugehen oder mit Schmerz oder was auch immer. Ja, oft ist ja auch die Achtsamkeit auf den Atem statt dieser Gedanken, die einen wachhalten, das, was einen dann wieder einschlafen lässt. Ja, manchmal schlafe ich ja auch dabei wieder ein. Und manchmal will ich es gar nicht. Ich habe es in Sri Lanka, da hatte ich halt auch Zeit, die 3 Wochen, da war nachts, ich habe ganz schlecht geschlafen, aber da hat es mir überhaupt nichts ausgemacht. Ich habe die Zeit einfach gehabt und manchmal habe ich mich um das Bett angesetzt, auf dem Boden. Und habe da ganz gute Meditationen gehabt. Mhm. Aber das war halt kein Alltag. Ja, jetzt ist natürlich nicht so die Jahreszeit für die Gehmeditation, aber ich würde mich freuen, wenn hier mehr Leute beim Auf- und Abgehen zu sehen sind. Also der Gehpfad da hinten, der wird ja manchmal genutzt, aber man kann ja auch hier auf der Terrasse gehen oder da hinter dem Haus oder da lang. Um den Hügel rum, da laufen auch öfter welche. Nehmt die Anregungen mit nach Hause. Lauft auf dem Hausflur hin und her oder auf dem Balkon. Adahang Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivade. Svakato Bhagavata Dhammo Dhamman Namasami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami.